Geht es nach den Spitzen der Koalitionsparteien, dann wird es noch heute zu einem Kompromiss kommen. Bislang stellen sich einzelne Bundesländer, darunter Bayern, quer. Ungeklärt ist die Frage, unter welcher Regie die dann zu gründende Bad Bank geführt wird. Die Union möchte es den Ländern ermöglichen, eine eigene Anstalt zu gründen. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück jedoch verteidigt bislang seine Pläne, diese Anstalt ausschließlich beim bundeseigenen Bankenrettungsfonds SOFIN anzusiedeln. So würde der Bund die Fäden in der Hand behalten, andernfalls hätten die Länder die Oberaufsicht über die schlechten Papiere ihrer Landesbanken. Der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Stefan Olbermann, will sich nicht festlegen auf das Ob und Wie eines Kompromisses zwischen Union und SPD oder zwischen Bund und Ländern, bekräftigt aber, dass die Bundesregierung es verhindern wird, am Ende selbst für die wertlosen Papiere zu haften. Wir haben immer deutlich gemacht, dass es uns im Kern natürlich ganz wesentlich darauf ankommt, dass an diesem Grundsatz, dass insbesondere beim Konsolidierungsbankenmodell die Haftung des Bundes weitgehend ausgeschlossen oder sehr eng begrenzt sein muss, dass daran nicht gerüttelt werden kann. Das sogenannte Anstaltsmodell, das auf die Landesbanken zugeschnitten ist, sieht vor, dass die Eigentümer von Anfang an für ihre Schrottpapiere haften, während das längst vom Bundestag gebilligte Zweckgesellschaftsmodell, das sich an Privatbanken richtet, erst nach 20 Jahren Verluste bei den auslagernden Instituten eintreibt. Insbesondere die Sparkassen, die zu den Landesbanken gehören, kritisieren dies und verlangen Gleichbehandlung. Sparkassenpräsident Heinrich Hasis argumentiert, dass andernfalls die Kreditversorgung durch die Sparkassen gefährdet wäre, was wiederum dazu führen kann, dass der Mittelstand nicht investieren kann. Nun ist offenbar im Gespräch, die Haftung für die Risiken der Landesbanken über einen längeren Zeitraum zu strecken. Hier deutet Ministeriumssprecher Olbermann Kompromissbereitschaft an. Der Grundsatz allerdings, dass der Bund am Ende nicht haften wird, muss unter allen Umständen gültig bleiben. Wenn allerdings unter Einhaltung dieses Grundsatzes natürlich man auf Verfahrenswege oder anderem Wege es erreicht, dass auch potenzielle Antragsteller dann es ihnen leichter fällt, dieses auch in Anspruch zu nehmen, dann muss man darüber reden und dann wird sich zeigen, inwieweit dort Lösungsmöglichkeiten vorhanden sind. Stimmen die Angaben, dann werden die Bad Bank Modelle der Bundesregierung weder von den Landesbanken noch von den Privatbanken sonderlich begeistert aufgenommen. Der Finanzexperte der CDU, Otto Bernhard, fordert daher Nachbesserungen, die dazu führen, dass möglichst viele Landesbanken und Privatbanken das Modell für sich nutzen. Bernhard hatte bereits vor einigen Wochen angemahnt, dass es wettbewerbsverzerrend sei, wenn andere Staaten sehr wohl für die toxischen Papiere ihrer Kreditinstitute haften, während die Bundesregierung dies kategorisch ausschließt.